Speed, soviel ich weiß. Ihre Männer sollten mal einen Blick unter seine Ladentheke werfen. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen. Da. Ist das der Lichtschalter? Ah, da ist er ja. Da, Jonas. Was ist das für eine Frau? Struan. Die Frau, die von dem Zombie gebissen worden ist. Ihre Augen sind so seltsam.